Diese Folge von Fanboys wird präsentiert von Wire, dem sicheren Messenger für private und berufliche Kommunikation. Vor kurzem wurde Wires Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und Implementierung von unabhängigen Krypto-Experten überprüft und mit High Security zertifiziert. Zusammen mit der Tatsache, dass der Messenger Open Source ist, bedeutet das mehr Transparenz und Sicherheit für NutzerInnen. Neben Textnachrichten bietet Wire auch Audio- und Videochat. Wire ist verfügbar für iOS, Android, macOS, Windows, Linux und im Web. Runterladen könnt ihr Wire unter fanboys.wire.com. Fanboys. Heute mit dem Tobi. Hallo. Und mit dem Marcel. Hallo. Und mit Martin. Hallo. Ich muss jetzt nochmal blöd fragen, sorry, habt ihr aufgenommen? Ja. Okay, oh, oh. Gut. Oh, oh. Ja, wir nehmen auf. Aber okay, sowas fangen. Okay, gut, dann fangen wir noch an. So. Okay. Das war mir jetzt einfach zu, weil sonst reden wir immer drüber schon. Und, naja. Nee, ist schon gut. Am Ende, ja, gut. Was hattet ihr zu Frühstück? Ich muss wieder Zeit überbrücken, deswegen habe ich. Ach so, zum Frühstück. Butterbrezen. Butterbrezen. Hm. Ja, ich hatte schon lange keine gute Brezen mehr. Der Corporate Rauch am Freitag wird das Büro mit Butterbrezen ihre versorgt. Gute Butterbreze zu finden ist auch eine Kunst. Ja. Die sind okay, aber zu butterig. Gut, dann sind wir gleich soweit. Heute mit dem Tobi. Hallo und mit dem Marcel. Hallo und mit Martin. Hallo. Ja, keine Sorge, wir sind noch die gleichen. Wir haben nur vorne dran diesmal einen Sponsor. Vielen Dank da nochmal. Und nun ja, aber sonst bleibt alles beim Alten und wir sind noch total unparteiisch und was nicht alles. Journalistisch nach wie vor hochqualitativ. Haha. Wie er das von gut uns vorbereitet. Kennt. Ja. Ja. Nach langer Recherche. Haben wir auch eine Folgennummer. Ja. Und 281. Genau, wir haben uns diesmal die 281 ausgedacht und dafür möchte ich nur auf YouTube referenzieren und zwar kann man sich jetzt mal das Video 281 Faces of Tim angucken. Mhm. Das hat erst 67 Aufrufe. Ha. Im Grunde ist es unsere neue Quotenmessung. Nein. Ich habe das rausgesucht, weil es teilweise am Rande auch heute um Faces geht. Ja, stimmt. Ja, und Tim hat ein Face. Und ja, das ist so eins dieser typischen Videos, so One Picture a Day, wo das Gesicht dann in der Mitte festgenagelt ist. Das gibt ja auch einen ganz netten Effekt. Offensichtlich haben sich aber leider nicht so viele Leute dafür interessiert. Ja. Für das Video. Zu Unrecht, das ist ein schönes Video mit vielen Faces. Doch, doch, es ist durchaus technisch und auch sonst nicht schlecht. Das ist durchaus technisch, ja. Technisch nicht schlecht und auch sonst nicht schlecht. Ach so. Ah, ja, verstehe. Ja. Nun ja, aber gut, guckt euch den Tim mal an, der kann die Views gebrauchen. Wir kommen damit dann auch gleich zu den Nachrichten dieser Woche und den Anfang macht die WWDC, die angekündigt wurde. Ja, ich war total überrascht. Wurde die sonst so früh angekündigt? Gerumored wurde sie aber angekündigt. War das nicht immer während der Amaze? Ich weiß nicht. Also Mitte Februar ist vielleicht ein bisschen früher, aber Ende Februar ist so gefühlt schon die Zeit, in der Apple dann langsam zumindest das Datum ankündigt. Genau, aber Apple hat nicht nur das Datum angekündigt, sondern auch den Ort und das ist Bye-bye Moscone Center. Ja. Ja, der Ort ist ein neuer. Nein, ein Alter. Wie man das sagt. Die WWDC kehrt zurück nach San Jose. Die Veteranen und Veteraninnen, ist das ein Wort? Ich weiß es nicht. Die Veteranenden. Ja. Werden sich wiederfinden in dort, weil 2002, was lustigerweise meine erste WWDC war, war die letzte WWDC in San Jose. Ja, steht schon fest, wo da genau? Nee, oder? Doch, im Congress Center. Also okay. Das Congress Center haben sie seitdem natürlich, also hat San Jose seitdem etwas ausgebaut. 2002 war das noch eine relativ kleine Veranstaltung, die WWDC, und hat da sehr gut reingepasst. Mittlerweile sind es halt 5000 Leute und deswegen ist es auch gut, dass in San Jose 2011, glaube ich, habe ich in der Wikipedia gelesen, da nochmal ordentlich angebaut wurde für dieses Kongresszentrum und deswegen haben da jetzt die gleiche Anzahl Leute Platz wie in Moscone. Und wie ist San Jose so als Location dafür? Naja, das ist halt so dieses typische Silicon Valley abseits von allem Wüstending, also so Zivilisationswüste so ein bisschen. Ich hatte damals in 2002 haben wir in so einem Motel übernachtet, so ein, ich glaube, das war das Ramada Inn oder so. Und das war neben einem Bail Bonds Geschäft. Aha. Also diejenigen, die da nichts von wissen, Bail Bonds sind so wie heißt das auf Deutsch? Wenn man vor Gericht Geld hinterlegen muss, damit man freikommt. Ja, Kaution. Kaution, ja, genau. Also das ist quasi so ein Finanzgeschäft, wo man sich Geld leihen kann für eine Kaution. Was das alles komplett idiotisch macht. Ja, und das ist so ein typisches Geschäft dieser Neighborhood gewesen und das gab irgendwie mehrere davon und das es ist durchaus weitläufig urban und keine Ahnung, es ist jetzt nicht San Francisco. Kalifornien. Das ist jetzt nicht unser Kernthema in diesem Podcast, aber ich habe mich jetzt lustigerweise letzte Woche gefragt, gibt es das eigentlich im deutschen Rechtssystem mit den Kautionen? Ich weiß gar nicht. Es gibt halt Untersuchungshaft und es gibt nicht Untersuchungshaft, oder? Ich glaube. Ja, weil ich finde es irgendwie strange, das System, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Mit diesem auf Kaution rauszukommen, vor allem wenn die jemand anderes zahlt. Ich werde die Tobi Klüpfel Blitzrecherche starten. Ja, aber okay, mach gut, das mal. Ansonsten neues Anwälte unter unseren Hörer und Hörerinnen scharren schon im Kommentarfeld. Ja. Das ist das Schöne, dass man Instant Experte werden kann mit Wikipedia. Also ich habe ja dieses Jahr gar nicht vor, auf die WWDC zu fahren, aber irgendwie fand ich es enttäuschend, dass sie nicht mehr in San Francisco ist. Ist meine Enttäuschung berechtigt? Ich weiß nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass es der Veranstaltung gut tut, dass sie nicht mehr in San Francisco ist. Mhm. Also vor allem unter dem Gesichtspunkt, was man so für das Hotel zahlen muss. Aber auch, es liest sich so, als würden sie mehr Rahmenprogramm dadurch auch machen können. Okay, ja. Es ist angeblich gibt es mehr. Also ich entnehme dieser durchaus recht dünnen Ankündigungsseite, dass irgendwie einerseits halt Meetups geben wird mehr und andererseits mehr Entertainment und andere Events außenrum. Wenn das so ist, dann ist das definitiv positiv. Also ich denke halt zurück an San Jose, als meine erste WDC, da gab es halt noch einen Kinoabend, einen gemeinsamen. Ja. Das ist vielleicht was mit 5000 Leuten nicht so gut skaliert. Aber ich kann mir vorstellen, dass dadurch, dass man halt sonst in San Jose wahrscheinlich eher nicht so viel machen kann wie in San Francisco, mehr Rahmenprogramm da ist und vielleicht auch mehr Community dadurch. Ja, sowas ist ja eigentlich ganz gut, wenn du dann so aufeinander hockst, dass du halt auch andere Leute kennenlernst. Ab wann kann man sich denn jetzt bewerben für die Tickets? Ich glaube, das war irgendwie März oder so. Genau, 27. März. Das deckt sich dann auch wieder mit den üblichen Ankündigungszeiten. Ja. Ende März. Mhm. Was hat denn die Klüpfelsche Blitzrecherche ergeben? Scheint nicht so einfach zu sein. Also, ich habe gerade den Wikipedia-Artikel über die Untersuchungshaft. Und da steht eben, die Untersuchungshaft muss verhältnismäßig sein, wenn durch andere Maßnahmen, zum Beispiel eine Sicherheitsleistung, auch Kaution, der Zweck der Untersuchungshaft ebenfalls erreicht wird, ist die Untersuchungshaft nach § 116 StPO entbehrlich. Das heißt, es gibt wohl etwas, so ein Kautionssystem in Deutschland auch, wo du sagst, du wärst jetzt in Untersuchungshaft, aber du läuft es wahrscheinlich nicht weg und gib uns mal 10.000 Euro wenn du wegläufst. Erschließt sich oder mir so. Nicht ganz, muss ich sagen, aber mir erschließt sich auch nicht, was ich heute erfahren habe, dass Brillen nicht gezahlt wurden von der Krankenversicherung. Ja, ja, das ist voll, und das jetzt, ist voll mies. Ich und das jetzt gelockert wurde, sozusagen diese Regelung, jetzt wieder mehr Brillen bezahlt werden. Mhm. What the fuck? Ich meine, wenn ich einen Herzinfarkt habe, dann wird es auch von der Die Krankenkasse zahlt ja. Die Krankenkasse zahlt ja Brillen unter bestimmten Voraussetzungen, nämlich dass die Sehfähigkeit auf dem besseren Auge 30% nicht übersteigt. Also du musst im Grunde mit Brille. Mit Brille. Aber also du musst im Grunde die zahlt die Brille, wenn die Brille nichts bringt. Sein. Genau, du musst blinder als blind sein und dann zahlt die dir die Brille, mit der du vielleicht noch so der Obermaulwurf wärst. Also der Herzinfarkt war natürlich ein ganz dummes Beispiel, aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich nicht laufen kann, dann brauche ich einen Rollstuhl und den soll doch gefälligst dann die Krankenkasse zahlen. Wenn ich, also ich kann halt ohne Brille einfach nicht existieren. Ich glaube, dass du da auch so wirklich überhaupt nicht laufen können musst, bis die Krankenkasse einen Rollstuhl zahlt. Ich weiß es nicht. Aber bei Brillen, du hast recht, bei Brillen ist es ganz besonders absurd. Bei mir ist es ja auch so, ich sehe wirklich eine Handbreit vor meiner Nase noch scharf und dann nicht mehr. Und ich zahle meine Brillen immer selbst. Ja, bei mir sieht das genauso aus. Und naja, es ist halt irgendwie... Naja, also mit den Zähnen ist es ja ähnlich. Ja, ja. Wobei bei den Zähnen ist es, glaube ich, so, dass es immer noch irgendwas von der Kasse gibt, was halt total bescheuert ist und deine Zähne noch weiter kaputt macht, aber du kriegst halt noch irgendwie was. Ja. Naja. Ja, jedenfalls sind die Dinge, die richtig Geld kosten, da wird natürlich am meisten gespart. Ja, ja, das ist, glaube ich, auch das Hauptargument. Ja, wenn wir das allen zahlen würden, dann würde es ja Geld kosten. Ja. Naja. Es ist ergreifend. Also ich sehe auf jeden Fall die Brille als Einschränkung, also nicht die Brille, sondern die Kurzsichtigkeit als so große Einschränkung, dass ich schon wünschen würde, dass ich die nicht haben muss, selbst wenn ich kein Geld hätte. Ja. Gut. Ja, wir sind so ein bisschen abgekommen vom Thema. Ja. Kurz, ich habe, als ich diese WDC-Sache nachgeschlagen habe, gesehen, dass es Gerüchte gibt, dass iOS 11 mit einer Video-Social-Network-App ausgeliefert wird. Gut. Nicht noch ein Social-Network, Apple. Habt ihr denn nichts gelernt? Martin, ja. Und die Fake News. Nein, Fake News kennt man so ja bei Apple als Gerüchte. Also so hieß unser Uni-Barbershop-Quartett. Martin und die Fake News. Ja. Ja. Naja, also wenn ich Social Network und Apple in einem Satz zusammenhöre, dann müssen wir eigentlich nicht weiter drüber reden, oder? Weil selbst wenn das jetzt stimmt, ist es in einem Jahr wieder irrelevant. Nee, aber das ist, also es fällt zumindest so zeitlich, ist es mal wieder Zeit für ein Apple Social Network Versagen. Ja, so. Das stimmt. Da jetzt irgendwie Instagram, Facebook, whatever nachzumachen, das würde auf der Hand liegen. Ja. Aber vielleicht ist ja da eine App rausgefallen aus diesem anderen Programm von Apple. Auf diesem anderen Programm. Diesen anderen TikTok. Do you think so? Diesen. Ach so, also das andere Programm. Du meinst dieses Fernsehprogramm. Genau. Ja, also für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, es gibt jetzt tatsächlich einen Trailer zu dieser Fernsehserie, die Apple gerade produziert, die den wahnsinnig klugen Namen Planet of the Apps trägt, was ein wahnsinnig tolles Wortspiel ist. Und es gibt den Trailer jetzt dazu und man sieht halt irgendwie, wie Gwyneth Paltrow und Gary Vaynerchuk und Will.i.am da irgendwie sitzen und Pitch-Meetings mit irgendwelchen seltsamen App-Ideengebern abhalten. Und das sieht alles so schlimm aus. Das sieht alles so super schlimm aus. Es sieht sehr nach Höhle der Löwen aus. Ich weiß nicht, ob ihr die Sendung kennt. Ja. Oh, das ist eine schöne Sendung. Ja, oder halt die internationalen Vorlagen Shark Tank, genau. und so. Ja. Ja. Ja, also insofern, das Konzept wirkt jetzt nicht sehr originell. Ich weiß nicht, ob dann da originelle Apps rauskommen. Ich finde halt schwierig, ganz unabhängig von dem Format, dass halt als App-Entwicklung so dieses, ja, und dann brauchst du Venture-Kapital und dann musst du hier so und so. Also es ist halt irgendwie von Indie-Development findet quasi nicht mehr statt. Das ist immer so, jemand hat eine Idee und dann holt er sich Venture-Kapital und dann wirft er da irgendwie so die Start-up-Maschine an und Unicorn und Blafasel. Ja, und der Witz ist ja auch, dass die meisten großen großen Dinger gar nicht so gestartet haben. Sondern ja. Die haben meistens ihr Kram einfach mal gemacht und dann sich Venture-Kapital gesucht, weil sie gemerkt haben, oh Gott, das funktioniert. Ja, also diese ich weiß nicht, ob man das, ja. Wir haben es letztes Mal auch schon ein bisschen angeschnitten mit diesem Y Combinator Beratungsding. Dieses Venture Capital, dieser Glaube an das System Startup, der ist so ein bisschen, ich weiß nicht, mir stimmt, ich bin da immer so ein bisschen skeptisch. Ja, ja, wobei Startups halt so richtig viel haben Startups jetzt eigentlich gar nicht bewiesen, oder? Also so in meiner Wahrnehmung sind Startups entweder Riesen geworden wie Amazon, Uber und Schlag mich tot, oder halt sang- und klanglos untergegangen und pleite gegangen und dann für 1 Euro an Samsung verkauft, oder, und das scheint ja so die meiste Exit-Strategie zu sein, sich von Facebook kaufen lassen, ja, oder von Dollar großer Firma. Und das ist doch alles so. Ja, interessant ist da aber auch der Fokus, und es war, welches Startup ist denn eine App? Also die meisten sind ja gar keine Apps, sondern da gibt es eine App dazu, die sicher auch sehr wichtig ist, so wie bei Twitter oder was weiß ich. Ja, es ist eigentlich ein Dienst oft. Gut, bei Uber funktioniert es ohne die App nicht, oder? Das gibt es, glaube ich, nicht als Web-Interface. Nee, das war gefährliches nicht, Halbwissen. Nee, nee, geht nicht im Web. Was mich halt an diesem ganzen Ding auch so massiv stört, ist halt diese Philosophie, die dahinter steckt. Ja, also du musst halt möglichst schnell das möglichst minimal viable Product irgendwie auf die Beine stellen. Die Software reift beim Kunden. Moving fast and breaking things. Der individuelle Kunde ist uns wurscht. Hauptsache, wir haben irgendwie einen ordentlichen Durchsatz und die Growth stimmt und wir können den Graphen exponentiell nach oben zeichnen. Das sind alles so Dinge, dass Apple sich jetzt da quasi dahinter stellt und sagt, so, das ist wie Apps funktionieren, das finde ich so ein bisschen bäh. Ja, auf der anderen Seite haben sie ja, finde ich es ja dann auch wieder lustig, dass sie es in eine App gepackt haben, wo es eigentlich überhaupt nicht funktioniert, nämlich in Apple Music. Ja. So, ich finde das auch super als Ding so, ja, wir haben jetzt Fernsehen in Apple Music. So. Ja. Das heißt, vielleicht sollten sie erstmal selber die sollten eine App in ihrer machen, Folge auftreten. Eine Fernseh-App machen und sie einfach nur TV nennen. Ha, das ist eine Idee. War das nicht diese App, die alles ist außer Fernsehen? Das ist diese App, die ich sofort abgeschalten habe, weil sie irgendwie nur Unsinn macht. Ich finde es so schön, dass ihr so Steilvorlagen immer noch schlimmer macht, als ich sie überhaupt intendiert hatte. Ja, also keine Ahnung, das sind so Versuche, die sich mir nicht ganz erschließen. Man muss aber fairerweise sagen, es muss auch irgendwie in ein TV-Format passen. Und das bringt halt gleich die Aufregung mit und die nötige Spannung. Also das von dem Standpunkt her kann ich es verstehen. Ich bin total eurer Meinung, was so die schlechte Message angeht, die da geschickt wird. Ich glaube aber auch, dass wenn du das jetzt eher so als nicht so ein Venture-Capital-Ding aufziehen würdest, könntest du trotzdem eine interessante Fernsehserie draus machen, auch mit dem gleichen Format wie jetzt irgendwie Shark Tank oder Höhle des Löwen. Es ist halt einfach nur, keine Ahnung. Ja, und irgendwie, dass Gary Vaynerchuk jetzt da irgendwie sitzt, ist irgendwie auch so ein bisschen seltsam. Aber nun ja, nun denn. Im Rahmen dessen noch kurz angemerkt, auch die zweite TV-Serie, die Apple gerade in der Entwicklung hat auch einen Trailer bekommen. Es geht um Carpool Karaoke, was ja eigentlich dieses Segment aus der Late Late Show mit, hab den Namen vergessen, ist. Conan O'Brien? Nein. Das ist der eine aus The Lodger in Doctor Who. Ich muss das mal schnell googeln, wie der heißt. Das ist das. Martin P. Also, Blitzrecherche. James Corden. Halt insgesamt. Ja. Ja. Das Problem, das ich halt sehe in dem Trailer, ist, dass alle Szenen, in denen James Corden nicht vorkommt, langweilig wirken. So, und ja, aber das für mich halt dieses Segment von ihm auch stark lebt und ich habe das Gefühl habe, so, ja. ich habe das grundsätzliche Problem, dass Apple erfolgreiche TV-Formate nimmt und dann Klone davon auf dem eigenen Kanal nochmal bringt. Ich weiß nicht, ob das... Nee, also das wirklich das ist, was man braucht. Es ist ja schon ein Format, das sich so ein bisschen anbietet für Apple Music tatsächlich, weil es geht um Musik, es wird gesungen, es sind irgendwie Musiker, Prominente am Start und das ist relativ kurz, das heißt, man kann da irgendwie auch so ein bisschen reingucken und wegsnacken. Ja, das Problem, das ich halt sehe, ist, wenn da jetzt irgendwie zwei Musiker miteinander Auto fahren, dann ist es halt für mich einfach potenziell. Also dann kann das halt weniger gut funktionieren, als wenn James Corden dabei ist, weil der ist halt irgendwie Host und Entertainer und der macht das halt irgendwie lustig. Ja, und meine Reaktion drauf ist, vielleicht ist es eine sehr deutsche Reaktion, keine Ahnung, aber das ist halt wie, wenn ich eine sehr lustige Idee für ein Filmchen nochmal aufgebrüht in einem Werbespot sehe. Ja. Wo die halt aufgegriffen wurde, manchmal. Hat man den Ursprungsmacher gefragt, manchmal nicht, aber es ist halt dann so aufgewärmt, um irgendwie Werbung für was zu machen. Und so fühlt sich das bei mir irgendwie an, bei den ganzen Apple-Kram, ja. den sie da machen. Und ich finde es ja interessant, wie Netflix das zum Beispiel geschafft hat mit den Eigenproduktionen. Da habe ich gar nicht das Gefühl. Aber das sind halt auch Eigenproduktionen. Das ist nicht, ja. Wir machen jetzt Netflix Doctor Who. Ja. Oder wir machen jetzt Netflix Game of Thrones. Und Netflix macht halt das, die Leute gucken ganz viel Star Trek, deswegen machen wir jetzt auch mehr Star Trek. So. Ja. Aber das ist ja an sich nichts Schlechtes. Nun ja, die Leute gucken auf YouTube auch ganz viel PewDiePie. Und, ich wollte gerade sagen, nicht mehr lange, aber nein, das stimmt ja gar nicht. Das stimmt gar nicht, aber er hat zumindest so einiges sich diese Woche verscherzt. PewDiePie wurde von Disney quasi aus dem Disney-Verbund rausgeworfen. Dazu muss man wissen, dass Disney vor ein paar Jahren Maker gekauft hat, was halt so dieses große Content-Network war, wo PewDiePie eben auch unterzeichnet ist. Und das gehört jetzt eben zu Disney und deswegen hat Disney halt dann im Endeffekt PewDiePie unter Vertrag gehabt und jetzt halt nicht mehr. YouTube hat auch die Verträge mit PewDiePie aufgekündigt. Der hat halt so eine YouTube Red Serie auch noch, was ja das Bezahl-YouTube ist, das man in Deutschland ja immer noch nicht kaufen kann. Was ist passiert? Wie üblich hat er sich mal wieder irgendwie nicht entblödet, alle möglichen Ismen in seine seltsamen Humor-Schock-Sendung irgendwie zu bedienen. Diesmal Antisemitismus und Rassismus und das ging so ein bisschen in die Hose für ihn. Okay, ist der so ein... Ich hatte den eigentlich mehr als so eher harmlos auf dem Schirm. Was ist da passiert? Hat er sich geändert oder war das meine falsche Wahrnehmung? Also meine Wahrnehmung ist, er ist immer schon ein bisschen anstrengend und auch immer schon problematisch. Also er hat irgendwie in seinen frühen Jahren waren es Vergewaltigungswitze ständig. Er hatte 2011, glaube ich, oder so, hat er sogar irgendwie ein Musikvideo, das heißt, hieß irgendwie It's Raping Time, wo er halt irgendwie die ganze Zeit, weil er hat halt damals Horrorspiele gespielt und jedes Mal, wenn ihm irgendjemand zu nahe kommt, dann hat er immer gleich geschrien, he's raping me. Dann hat er irgendwie zwischendurch, er hat dann auch ständig halt gay als Schimpfwort benutzt. So, that's gay und Werfhasel und so. Dafür hat er sich lustigerweise ist das falsche Wort, aber dafür hat er sich Mitte 2016 entschuldigt und meinte, jetzt ist er erwachsen. Und er sieht ein, dass das irgendwie nicht so schlau war, das alles zu tun und das tut ihm leid. Und das war halt, glaube ich, auch zeitgleich mit der Disney-Acquisition. Ja, und jetzt ist er irgendwie wieder auf den Trichter gekommen, dass er ja so super edgy ist und lustig ist, indem er halt irgendwie Grenzbereiche ausloten muss und hat dementsprechend diversen Leute, also er hat sich so eine Seite gesucht, mit der wo man quasi Sachen outsourcen kann, die heißt Fiverr. Da kann man so, ich zahle dir $5, wenn du mir ein Logo designst oder wenn du irgendwie tanzt für mich oder sonst irgendwas machst. Und er hatte halt mehrere Dienstleister quasi gemietet, um in einem Beispiel mit einem Schild Death to All Jews zu tanzen. Dann hat er sich so einen Jesus Lookalike gemietet, der sagt, Hitler did nothing wrong. So solche Geschichten. Und dann guckt er sich halt in seiner YouTube-Serie dieses Video an und ist tut entsetzt und lacht dazu. Und man kann jetzt drüber streiten, oder ob er jetzt wirklich Antisemit ist oder nicht, das ist dann im Prinzip auch nur Nebensache. Es ist einfach eine Art von Umgang mit dem Thema, die unwürdig ist und die vor allem halt ganz offensichtlich Disney nicht gut findet. Ja, sehr gut. Good on Disney. Es ist so ein bisschen, also für einen Deutschen ist sowas halt undenkbar. Also das da dieses Thema anzuschneiden und das versuchen irgendwie als Satire zu verkleiden, das macht fast niemand in Deutschland. Und es ist halt ich versuche gerade zu verstehen, ob man, für mich ist es eine Entwicklung, für mich ist es so, ja, diese Vergewaltigungswitze und schwul als Schimpfwort benutzen, das ist jetzt auch nicht krasser als alle anderen Typen, die edgy sind und oder sein wollen, aber halt dann Death to All Jews ist für mich schon mal eine ganz andere Nummer. Ich weiß nicht, ob es für einen Amerikaner groß eine andere Dimension von Scheißigkeit ist. Wo kommt denn PewDiePie her? Der kommt ja nicht aus Amerika. Aber für mich Schweden, glaube ich. Schweden, ja. Also es ist ja auch nicht das erste Mal, dass er sich mit diesem Thema irgendwie so auseinandersetzt, ohne Berührungsängste. Er saß auch schon in Nazi-Uniformen vor der Kamera, weil ihn halt jemand als Nazi bezeichnet hat, und dann irgendwie hat er halt so Hitler-Reden abgespielt und dazu genickt. Es gibt halt da so einen Supercut von Wall Street Journal, wo sie halt, der im Prinzip wahrscheinlich auch für das ganze Brouhaha jetzt irgendwie zuständig oder verantwortlich wäre, weil da haben sie halt irgendwie alles mal zusammengeschnitten, was er sich da geleistet hat in den letzten Monaten, und dementsprechend musste dann reagiert werden. Aber es ist einfach so dieses, ich glaube nicht, dass PewDiePie an der Stelle was Besonderes ist. Er ist einfach nur die Speerspitze von dieser jungen Männern, die es für selbstverständlich halten, dass sie alles machen können, egal was, und dass sie auch das Recht haben, alles zu machen. Und darüber jammern, dass man bestimmte Dinge heute nicht mehr sagen darf. Genau. Und ich denke, PewDiePie ist ein ganz gutes Beispiel. Der verdient gut Geld. Der hat 50 Millionen Subscriber auf YouTube. Man kann nicht von unterdrückter Minderheit bei ihm reden. Trotzdem ist er jetzt so in einem nichts darf man mehr sagen, ich werde zensiert Modus, den man halt auch kennt aus diesen ganzen Mechanismen, Gamergate und Trump-Supporter. Moment. Das ist er gerade. Das macht er gerade. Weil, das verstehe ich nicht ganz. Also diese Mechanismen, die kennt man ja, und wenn sie von Jackass kommen, halt provozieren erstmal. Das ist so das Konzept der ganzen Sache gewesen. Und aber es gehörte immer zu dem Konzept, wenn ich provozieren will, dass ich dann halt auch den Shitstorm bewusst einfache und das auch haben will und nicht dann Mimimi schreie. Naja, er beschwert sich halt, die Medien verstehen mich alle falsch, die Medien verstehen nicht, was ich hier mache. Meine Zuschauer wissen ja, dass ich nicht Antisemit bin, deswegen ist das ja alles okay. So, und so funktioniert's halt nicht. Wieder eine Woche in der Präsidentschaft von Donald Trump. Ah nein, wir waren bei PewDiePie, gell? Ja. Das Problem ist halt, dass das halt genau auch die Mechanismen sind, wo dann irgendwie Leute, die sich erst sicher sind, nicht antisemitisch zu sein, in diese Kreise reinrutschen. Ja, also es hat irgendwie, man sieht in den Kommentaren bei PewDiePie, dass die Leute, die ihm zustimmen, halt dementsprechende Avatarbilder haben mittlerweile, mit Swastika und allem. Es gibt diverse Kommentare, die halt auch in diese Richtung gehen. Der Daily Stormer hat sich jetzt bekannt als größte PewDiePie-Fanseite. Ja, also Daily Stormer ist quasi die größte Hass-Nazi-Community in Amerika. ja, es ist irgendwie, man ist dann schnell in dieser Gesellschaft, die einen dann unterstützt. Und wenn man dann als jemand, der das erst nur lustig gemeint hat, Anführungszeichen lustig, dann ist man auch schnell in der Situation, dass man plötzlich Support bekommt und sich vielleicht auch umorientiert und dann es vielleicht gar nicht mehr so lustig ist irgendwann. Ja. Ich denke, das ist alles ein bisschen so, mich stimmt das immer sehr, ich weiß nicht, mich macht das immer so ein bisschen, mich besorgt das, wenn ich sehe, wie junge Männer diese Geschichte, die ihnen erzählt wird, dass sie der Held des Universums sind, und dann irgendwann feststellen, dass das nicht ganz so stimmt und dass es auch noch andere Leute gibt auf der Welt, wie die dann da dran scheitern und in solche Ecken abrutschen, egal ob sie jetzt 15 Millionen Dollar im Jahr verdienen oder nicht. Ja, also das ist so ein bisschen, das ist gruselig einfach. Vielleicht sind es aber, ich habe so die Hoffnung, vielleicht sind es Wachstumsschmerzen, weil die jungen Männer kriegen das ja nicht erst seit gestern erzählt, aber erst seit gestern kriegen die andere Seite zu hören, nämlich, nee, seid ihr nicht und ihr seid nicht die Einzigen, um die es geht, ihr seid nicht die Hauptpersonen, sondern es gibt auch Leute, die ja, politically correct oder social justice oder wie du es nennen willst, Rücksicht auf andere, ich sage jetzt nicht Schwächere, ich sage Benachteiligte, systematisch oder anders wie, und das eben so Rücksicht, so ein bisschen mainstreamig geworden ist, auch feministische Themen ein bisschen mainstreamiger geworden sind, generisches Maskulinum nicht mehr die Regel, also immer noch die Regel, aber immer ein Thema ist, ja. Und dann hast du halt so die Privilegien, die bedroht sind und das halt eine ganze Generation von Männern verunsichert. Und vielleicht, das ist meine Hoffnung, sind das halt einfach die Wachstumsschmerzen, dass da jetzt ein Zusammenstoß und ein Konflikt und ein Chaos passiert. Ich habe die Hoffnung, dass da was Gutes oder Besseres draus kommt. Ja, die Frage ist halt nur, wie viel Verluste es in der Zwischenzeit gibt. Ja. Ja, dazu kann man sich ja auch die Pressekonferenz von Trump gestern angucken. Passt vielleicht auch ganz gut in dem Kontext. Gott, das war so albern. Es ist wirklich erstaunlich, wie man 9 Monate es schaffen kann, sich immer noch zu steigern. Auf einem Niveau. Respekt. Also das war das Letzte, was ich bislang gesehen habe. Ja, und ich bin sicher, es kommt noch was Absurderes. Ich muss das auch gucken. Ja. Ja. Ich habe jetzt noch einen Punkt auf die Agenda geschrieben. Ich habe es gesehen, das ist ein guter Punkt. Nicht da war. Steam Greenlight ist tot. Ja. Diejenigen, die es nicht wissen, Steam Greenlight war quasi die Hürde, die Valve hatte, um in den Steam Shop reinzukommen. Und das war praktisch so, dass du ein Voting organisiert hast für dein Spiel. Und wenn es genug Interesse gab dafür, dann hat Valve quasi gesagt, okay, dann wollen wir dich auch im Store haben. Mhm. Genau. Und irgendwie das Problem scheint zu sein, dass es zu viele Spiele gibt. Ja. Und das auch Valve nicht möchte, dass es zu viele Spiele auf Steam gibt und die Qualität auch nicht stimmt. Das ganze System funktioniert halt nicht. Also und Greenlight, am Anfang war es, glaube ich, ganz schwer, auch über Greenlight sein Spiel durchzukriegen und jetzt ist es zu leicht. Na, Greenlight kannst du dir halt genauso wie Kommentare oder sonstige Dinge einfach kaufen mit irgendwie einem Clickfarm. Und das ist halt irgendwie auch, also wenn du dir so anguckst, was für Schrott auf Steam tatsächlich landet. Es gibt ja mittlerweile ganze YouTube-Formate, die nur Schrottspiele von Steam spielen und sich darüber amüsieren, was für Mist da veröffentlicht wird. Insofern, ja, also das Greenlight ist schon lange kaputt und das jetzt abzuschaffen ist konsequent. Genau, aber sie haben jetzt irgendwie nicht den Stein der Weisen gefunden, sondern das alternative System wird eigentlich weniger ein System sein, sondern eine finanzielle Hürde, Ja. Das heißt, du kannst in Zukunft einfach veröffentlichen, aber musst halt dafür bezahlen. Ja. Und es kursieren Beträge zwischen, ich habe es gar nicht im Kopf. Ich habe was von 200 bis 5000 genau, Dollar 200 gelesen. 200 bis 5000 Dollar. Und halt, um ein Spiel einzustellen. Ungefähr so. Gerüchte halber halt auch so, dass man es recoupen kann. Das heißt, dass quasi du das wiederbekommst, wenn die Einnahmen groß genug sind. Ah. Genau. Also ich schätze mal, dass dann einfach der Anteil von Steam sich dagegen rechnet. Ein ähnliches System gibt es ja andersrum. Wenn ich zum Beispiel eine Brettspiel-Lizenz verkaufe, bekomme ich einen Vorschuss und der wird dann einbehalten, sobald der Verlag Gewinn damit macht. Genau. Das Ding ist halt, du hast als Indie-Entwickler, wo halt eigentlich dieses ganze Greenlight-System ja im Prinzip drauf abzielte, jetzt halt dann potenziell die Probleme, dass du halt erstmal massiv Geld irgendwie auf den Tisch legen musst, bevor irgendwas passiert. Nun ja, das ist halt dann eine Hürde, die vielleicht nicht nur die Qualität verbessert, sondern halt auch tatsächlich Leute davon abhält, zu veröffentlichen. Wenn man sich anguckt, wie viele Spiele auf Steam rauskommen, also das wäre ja wahrscheinlich ziemlich wurscht. Naja, da sind wir jetzt eigentlich wieder bei der Kaution. Ja. Es ist halt ein bisschen, es hängt sehr davon ab, wie es implementiert wird. Also seinen Zweck erfüllt es wahrscheinlich schon, wenn du einfach einen Fantasiebetrag nimmst, 1000 Euro oder was weiß ich, weil dann ganz viel Schrott erstmal wegfällt, weil es sich nicht mehr lohnt. Auf der anderen Seite verhinderst du natürlich einiges an Spielen. Dann was ist mit Spielen, die kostenlos sind, weil sie zum Beispiel irgendein Projekt sind. Ja. Also das. Was weiß ich. Und dann geht es tatsächlich einfach um den Betrag. Und es wird wahrscheinlich halt beide treffen. Auf der einen Seite wird es helfen, dass die Masse runtergeht und der Schrott weggeht. Und es wird im Einzelfall halt auch Leute treffen, die dann nicht veröffentlichen können. Ich meine, was Vergleichbares haben wir ja bei Apple mit der 100 € Jahresgebühr, die es da gibt. Und da ist es gefühlt für mich ein Betrag, der okay ist. Offensichtlich hindert der jetzt mittlerweile keinen mehr daran, Mist in den Store zu stellen. Insofern hat er sich wahrscheinlich auch überlebt und ist sinnlos geworden. Wobei, sieht aus, als ob wenn das, ich das so bedenke, es gibt keinen guten Grund mehr für diese 100 €. Nee, es sieht aus, als ob sich Steam da halt... Oh, ich merke, dass dieses Businessleben mich beeinflusst. Das sieht aus, als ob sich Steam da einfach positionieren will und klar sagen, welches Marktsegment sie ansprechen, nämlich so Serious-Spiele. Und für die Spielereien unter den Spielen, also die U-Musik der Spiele, gibt es halt dann Itch.io und Humble und so und GOG. Itch.io. Obwohl ich weiß nicht, ob Itch.io. Und ich weiß nicht, ob du bei GOG das publishen kannst, aber die kleinen, die so mehr spielerisch und Indie-Charakter haben und dass Steam halt sagen will, okay, ich will jetzt so bei XBLA und PlayStation Online Store mitmachen von der Qualität und von der Titelauswahl, kann ich verstehen, weil so Steam ist halt die Go-To-Plattform für PC-Spiele irgendwie geworden. Das ist lustig, weil das ist ja fast so ein Liga-System, wo du dann die erste Liga hast, die bei Steam ist, und die anderen Spieler müssen sich halt kämmeln in der zweiten Liga, und die da erfolgreich rauskommen, gehen dann zu Steam. Aber also ich bin mir unsicher, ob das sehr gut funktioniert. Wenn ich das jetzt mal auf Brettspiele münze zum Beispiel, da gibt's Leute, die sind einfach, die wollen so dringend ihr Brettspiel veröffentlicht haben, die würden sogar dem Verlag Geld dafür zahlen. Also wie man das jetzt bei Steam macht. Und das wird natürlich auch passieren, dass da Leute Geld reinstecken, wo klar ist, das wird niemals zurückkommen. Klar. Gut, ist natürlich deren Pech. Aber es bleibt eine Hürde, und die war nicht da vorher, und es werden weniger. Ist ja ganz interessant, es wurde ja vor Jahren mal diskutiert, ob man E-Mails mit einem Preis belegt, und zwar irgendwas 0,01 Cent, und zwar einfach deswegen, damit du kannst den Preis total niedrig machen, aber dann lohnen sich halt diese Massen-Spam-E-Mails nicht mehr. Und es wirkt ein bisschen hilflos, aber vielleicht ist es sogar effektiv, was die da machen. Ich denke, das hängt vor allem dann davon ab, wie die Parameter im Endeffekt dann tatsächlich sind. Also ich habe es gerüchtehalber auch schon gehört, dass für VR-Spiele das alles so sein wird, dass man irgendwie nichts zahlen muss und sofort zugelassen wird, weil VR einfach nur ein Argument ist, wo Steam aufholen will. Mhm. Dementsprechend muss man einfach mal gucken, wie die Zahlen und Parameter dann tatsächlich sind und dann mal sich entwickelt. Hat ja auch ein bisschen was von Planwirtschaft. Ja. Wir brauchen 200 Spiele im Jahr, genau. Welche sind das? Ja, wir beobachten das und halten euch auf dem Laufenden. Aber erstmal kommen wir zum Konsum, wo wir gerade schon von ganz viel Konsum in irgendwelchen Stores gesprochen haben. Und als erstes möchte ich euch eine Podcast-Folge ans Herz legen, in der es um die amerikanische Podcast-Szene geht, also Supermieter. Mhm. In einem Podcast empfehle ich eine Podcast-Szene über die Podcast. Like. Ja, nein, es geht um die, ich glaube, es ist die aktuelle Folge von Frequenz 4000, was quasi der Haus-Podcast des ansässigen 4000 Hertz Berliner Podcast-Labels quasi ist. Und da haben sie eine Produzentin zu Gast, die unter anderem auch schon für 99% Invisible gearbeitet hat, mehrfach. Und die gibt dann so ein bisschen Einblicke, wie das so ist, quasi für so eine Radiosendung zu produzieren oder so einen Podcast zu produzieren. Und was sie da für Unterschiede zum deutschen Podcasting sieht. Und ich fand das sehr, sehr interessant und schön mal zu sehen, dass tatsächlich da so ein Gefühl für da ist auch, dass die hiesige Produktion sich unterscheidet und warum das so ist. Mhm. Ja, als nächstes auf der Liste haben wir Hidden Folks. Oh, sehr schön. Da habe ich gehofft, dass die jemand draufschreibt, weil ich will wissen, ob das gut ist. Ich habe ja sehr auf dieses Spiel gewartet, seitdem ich davon weiß, dass es erscheinen wird. Und habe es mir dann natürlich auch gleich geladen. Du aber auch, oder, Martin? Ja, ich habe das auch gespielt. Das ist das Neue von Adrian de Jong, den man ja auch von diesem Tanzspiel kennt, diesem Ballettspiel. Fingal war nicht die Firma, oder? Sondern das war auch ein Spiel. Ja, ja, genau. Ja, das war schlag das mal nach. Also es ist bekannt dadurch, dass er vor einem Jahr oder so Schlagzeilen gemacht hat, indem er gesagt hat, ich muss mein Studio jetzt auflösen, weil das funktioniert alles. Das lohnt sich alles nicht, ja. Mit Spielen machen. Und ich mache aber weiter, hat er auch gesagt damals und hat es jetzt auch gemacht. Ja, und Hidden Folks ist quasi die Frucht der Mühen. Es ist im Wesentlichen so ein Wo ist Waldos Wimmelbild-Ding. Genau, also es ist ein Wimmelbild. Er hat irgendwie einen befreundeten Grafiker und hat dann auch zu ihm gesagt, hey, lass uns doch mal was mit deinen tollen Bildern machen. Und die sind auch einfach sehr süß. Also das sind dann riesige Bilder, wo man so rumscrollen kann in Schwarz-Weiß. Mhm. Wir hatten das früher als Puzzle, als Kinder, diese Wimmelbild-Sachen. Mhm. Da gibt es auch ein paar sehr stimmt. Ja. Sehr bekannte in Deutschland. Ich mochte das immer sehr gern, weil da so kleine Geschichten erzählt werden. Ja, ich kann mich in Sachen Wimmelbild kann ich mich nur an die Wimmelbilder meines Kinderarztes erinnern, wo man dann immer im Wartezimmer irgendwie diese Wimmelbildbücher angeguckt hat. Ja, aber hier das Besondere ist, dass es natürlich nicht nur ein Bild ist, sondern dass man dann auch quasi, wenn man was man suchen muss, gefunden hat, das wird unten immer angezeigt, was für Dinge man gerade sucht. Und wenn man dann quasi die Birne gefunden hat, die irgendwo auf dem Bild versteckt ist und die anklickt, dann passiert halt irgendwas Lustiges. Ich werde das jetzt mal kaufen. Das kostet 4 €. Ja. Ich werde das jetzt mal kaufen und dann berichten, wie kindertauglich das ist. Ich werde das an meinen beiden Kindern testen. Ich glaube, es ist ziemlich kindertauglich. Also es macht Spaß und ja. Ich glaube auch, dass es ziemlich kindertauglich ist. Ich muss sagen, ich war zuerst enttäuscht von der Mechanik, weil es halt tatsächlich nur Motive suchen ist. Ja. Was ein kleiner Twist, den ich dann ganz süß fand, war, zu jedem Motiv gibt es so eine kleine Geschichte, Und das ist für mich dann auch wieder ein bisschen Mechanik, was ich ganz angenehm fand, weil die Geschichte sagt zum Beispiel, Heinrich, der am Fluss den dicksten Fisch seines Lebens gefangen hat, den musste dann halt suchen. Und dadurch, durch die paar Informationen, die du hast, weißt du wenigstens, okay, ich muss am Fluss suchen, wo könnten denn die Fische sein und so weiter. Das finde ich ganz spannend. Ich hätte mir fast gewünscht, dass das sogar noch ein bisschen mehr diesen Charakter hat, dass ich mir das erschließe und dadurch dann auch noch mehr Geschichten auf dem Brett passieren. Das fand ich nämlich bei den Wimmelbildern aus meiner Kindheit sehr schön, dass da wirklich so Zusammenhänge sind. Und hier passiert, fängt was an und da geht's weiter und dann passiert dann da was. Und hier bricht die Giraffe aus dem Zoo aus und die Wärter laufen auf der anderen Seite vom Bild schon los und irgendwie solche Geschichten. Und da habe ich das Gefühl, das ist in dem Spiel nicht der Fall, sondern die einzelnen Szenen in diesem großen Bild stehen sehr für sich. Ja, was ich allerdings ganz nett finde, ist halt, dass wenn du diese Bilder untersuchst und manchmal verstecken sich dann halt auch die gesuchten Figuren hinter irgendwelchen Büschen oder so. Und wenn man dann quasi den Busch anklickt, passiert was und man findet den. Aber wenn das der falsche Busch ist, dann passiert trotzdem eine Animation und man sieht trotzdem irgendwas, was lustig oder interessant ist. Und also auch schon dieses, okay, da ist jetzt nicht das, was ich gesucht habe, aber es war trotzdem quasi eine Belohnung als Animation, ist schon ganz nett. Noch ein kleiner Hinweis, alle Sounds in dem Spiel sind mundgemacht. Ja, das ist besonders beim Menü ein bisschen albern, aber... Bei manchen Sachen finde ich es total süß und lustig, bei anderen Sachen ist es super irritierend. Sehr gut haben mir zum Beispiel die Zelte gefallen, die dann so ein Pfft machen, wenn du sie aufmachst. Ja. Andere Sounds wirken einfach bloß albern, aber ja, interessant. Ja, guckt euch das mal an, Hidden Figures. Nein, nicht Hidden Figures. Hidden Figures ist der gute Film. Hidden Folks ist das Spiel. Genau. Ja, dann haben wir noch eine Empfehlung aus dem Dunstkreis der bekannten Indie-Entwickler, nämlich Mimics. Ja, ich habe keine Ahnung warum, aber ich war da in der Beta drin und habe das dann hin und wieder gespielt. Da geht es darum, du bekommst ein gezeichnetes Bild gezeigt. Dann machst du deine Kamera an oder die Kamera wird aktiviert an deinem Handy und du musst dieses Bild, diese Grimasse, die auf dem Bild gezeigt ist, nachmachen. Ja, also da ist irgendwie so ein Comic-Hund, der die Zähne fletscht und du musst das dann irgendwie nachmachen. Genau, und der Witz ist, dein Spielpartner kriegt dann eine Auswahl von 3 oder 4 Bildern und muss rauskriegen, welches du nachgemacht hast. Also du musst halt möglichst viele Features von dieser Grimasse dann auch bedienen. Ja, und das ist eine super simple Idee, aber fand ich sehr lustig. Sehr geil. Ja, sehr, sehr schön gemacht und eine super Idee. Ich habe bis jetzt bloß den Offline-Multiplayer gespielt, also wo man dann so zu zweit ist und das Handy weitergibt. Aber ich schätze, der Online-Multiplayer funktioniert da auch sehr gut. Oder? Ich denke schon, ich hoffe mal. Ja. Es ist halt so die Frage, ob man mit fremden Leuten Grimassen machen möchte. oder geht es dann nur mit Freunden? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Aber ich habe es nur offline gespielt. Es würde sich natürlich für eine iMessage-App anbieten, aber ich habe jetzt noch nicht gesehen, dass es eine hätte. Ja. Ja, gut, als nächstes, was haben wir als nächstes? The Adventure Zone, was irgendwie das Thema ist, das ich seit 3 Wochen auf der Agenda habe und jedes Mal wieder runterwerfe, weil es keinen Platz hat. Aber jetzt ist es tatsächlich mal soweit. Ich möchte euch einen Podcast ans Herz legen, in dem Dungeons & Dragons gespielt wird. Mit einem sehr humoristischen Ansatz. Also es wird jetzt nicht unbedingt hundertprozentig auf die Regeln geguckt und alles haarklein. Jede Rast und jedes Einkaufen in irgendwelchem Dorf nachgedingst, sondern es geht mir so um die Story und eine lustige Story. Und wird gemacht von 3 Brüdern und ihrem Vater, lustigerweise. Das sind die McElroys, die unter anderem auch Polygon gegründet haben mit und also ein kleines Podcast-Medien-Imperium aufgebaut haben sozusagen. Was? Und das ist einer der Podcasts, den sie machen. Und naja, es ist, wie gesagt, das ist eine D&D-Kampagne, die sehr gut geschrieben ist und auch sehr gut gespielt sozusagen. Also es, die können halt Improvisationen, die sind auch Komiker sozusagen. Und es macht total viel Spaß, dazu zu hören und es ist auch sehr unterhaltsam und lustig. D&D 5th Edition? 5th Edition, ja. Okay. Aber wie gesagt, die Mechaniken sind jetzt, stehen nicht im Vordergrund. Wo dann 5th Edition ja sich irgendwie auch ein bisschen anbietet, weil 4th Edition halt irgendwie sehr stark aufs Räumliche und irgendwelche Grids und so. Und in 5th Edition hast du halt mehr Freiraum, was das angeht, und den nehmen sie sich dann aber auch. Lustigerweise gibt's. Grids sind das Monster in D&D? Nee, also einfach, Gitternetze. Karten aufgeteilt in Gitternetze, wo du sagen, und jetzt gehe ich drei Dings nach vorne oder so. Da war halt in 4th Edition war das mehr so auf Bewegung und Räumlichkeit noch quasi optimiert, das Kampfsystem. Und in 5th Edition haben sie das vereinfacht. Deswegen eignet sich das halt eher für so Casual-Spielen sozusagen. Aber ja, ich finde es lustig, wie viele D&D-Podcasts und Shows es mittlerweile gibt, gerade von US-Impro-Comedy-Menschen. Es gibt ja auch von Dan Harmon zum Beispiel, gibt es ja auch eine. Dan Harmon, der Community gemacht hat. Der macht auch einen D&D-Fernsehserie für CISO. Wo sie die D&D-Kampagne quasi nachanimieren als Zeichentrick. Ist auch sehr lustig. Ja, aber The Adventure Zone, wie gesagt, ein gratis Podcast aus dem Maximum Fun Podcast-Netzwerk, sehr zu empfehlen. Hört mal rein. Gut, dann sind wir quasi auf der letzten Agenda-Stelle angekommen und wir haben dort stehen Glitch's Gear. Was ein ganz schönes Wort ist. Schön, dass du das ausgesprochen hast, weil ich war mir unsicher, wie ich es aussprechen muss. Ich hätte mal gedacht, dass es was mit Ski zu tun hat und deswegen Glitch's Gear ist, aber. Aber, ja, nicht wirklich so. Glitch's Gear ist ein Spiel von Shelley Allen, auch ein hier beheimateter Entwickler, diesmal ein Shoot'em'up gemacht hat, was ich sehr, sehr hübsch finde und wo mir auch die Musik sehr gut gefällt und die ich irgendwie assoziiere die ganze Zeit mit Stranger Things, auch wenn das wahrscheinlich überhaupt nicht stimmt. Eigentlich total simples Teil, weiß ich nicht, wenn man Xenon 2 gespielt hat vielleicht. Oh ja, Xenon 2 Mega Blast. Es ist aber ganz so anders. Insofern, F7 drücken am Anfang. Du kaufst nichts. Und die Levels sind auch nicht immer gleich, sondern das wird generiert, das Level. Allerdings gibt es, also wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es 4 Levels mit 4 Bosskämpfen. Und jedes hat so seinen Stil und seine Gegner und so, ist aber bei jedem Spielen wieder neu zusammengewürfelt. Mich hat dieses Spiel lustigerweise viel länger gefesselt, als ich zuerst gedacht hätte. Ich mochte auch Xenon 2 sehr gerne, muss ich sagen. Ja, ich war. Das war mir zu schwer. Das Ding ist auch knallhart, finde ich. Und du spielst eigentlich immer wieder das Gleiche, weil du musst halt auch immer wieder das erste Level spielen und es wird zwar random anders angeordnet, aber es wird jetzt nicht unbedingt interessanter. Mhm. Vielleicht hat mich die Musik dran gefesselt. Irgendwie hat's mir gefallen, das Teil. Also es hat mir mehr gefallen, als ich eigentlich gedacht hätte, dass es mir gefallen wird. Ich bin noch nicht durch, vielleicht ist es auch das. Ich habe es bislang, bis den zweiten Boss habe ich noch besiegt, zum dritten bin ich noch nicht gekommen. Ja, muss ich mir auch angucken. Also gerade mit der Assoziation Xenon, da ja. Genau. Also Fabo hat drüber geschrieben, es wird nach einer halben Stunde stinklangweilig. Ist es mir aber nicht geworden. Sorry, Fabo. Ich hab mich bemüht, dass es mir langweilig wird nach einer halben Stunde. Ich kann das total nachvollziehen. Es ist mir aber nicht langweilig geworden. Das ist ja auch immer eine sehr subjektive Sache. Ja. Ja. Und es ist halt auch hübsch. Ja. Ja, also es hat so eine sehr schöne, ich weiß nicht, ob wir das gesagt haben, also es hat so eine schöne Arcade-Glitch, simple Grafik. Es hat auch den Klassiker, du hast erst so eine Windows-Boot-Prozess und dann hast du so einen Ordner und musst dann da doppelklicken und es geht an. Was ein bisschen irritierend ist auf einem iOS-Device, weil die ganze Thematik halt Windows ist und ich glaube, das gibt's auch auf Steam oder so, ich weiß es nicht genau. Also es gibt's wohl nicht nur für iOS. Das macht es dann auch wieder irgendwie verständlich. Ich würde aber sogar empfehlen, das auf iOS zu spielen. Ja. Ich glaube, vielleicht war das auch der das Problem von Fabu, dass wenn du das am Mac spielst oder am PC, dass es dann zu klein wirkt, das Spiel. Vielleicht. Ja. Sowas gibt's ja auch. Wo du gerade sagst, irgendwie Bootprozess und Verwirrung, fällt mir dazwischen nur schnell gerade ein als Randnotiz. Super Hot VR. Hot, ja, hab ich auch. Aber die VR-Version ist halt nochmal doppelt absurd, ja, weil da hast du halt auch so diese Windows, DOS-Computer-Boot-Sequenzen zwischendurch und das ist total desorientierend, wenn du im VR bist. Aber ja, das fiel mir nur gerade ein. Gut, dann sind wir mit dieser Sendung quasi fertig und am Ende der Agenda angekommen. Wir reden auch schon lang genug. Ja, keine Sorge. In diesem Sinne, schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Fanboys. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Restwoche. Tschüss. Was auch immer ihr einschaltet. Tschüss. Winke, winke.